B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Scharfe Debatte. Ungarisches Mediengesetz vor dem EU-Parlament. Vergeblicher Kampf. Umweltschützer in Russland. Ambivalentes Verhältnis. EU und der Umsturz in Tunesien. Rasche Entscheidung. Schweiz will Konten von Ben Ali sperren. Sowie schließlich zerstörte Utopie. Das Leben in Travnik, 15 Jahre nach Kriegsende in Bosnien. Seit Anfang des Jahres hat Ungarn turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und wäre eine andere Regierung in Budapest an der Macht, würden wir davon vermutlich wenig merken. Nun regiert aber in Ungarn ein Mann, der Kritik offenbar nicht duldet, obendrein von Pressefreiheit offensichtlich wenig hält. Anders ist das neue Mediengesetz von Viktor Orban wohl nicht zu verstehen. Und der ungarische Regierungschef findet es offenbar klasse, wenn Journalisten in seinem Land nur noch das schreiben und sagen, was ihm genehm ist. Innerhalb der EU herrscht ob so viel Kontrolle blankes Entsetzen, was bei der jüngsten Parlamentssitzung in Straßburg auch klar zum Ausdruck kam. Katrin Brandt über eine scharfe Debatte und einen politischen Autisten vom Feinsten. Zu Anfang war Viktor Orban noch amüsiert, dass die Abgeordneten der Grünen sich die Münder zugeklebt hatten, um gegen Zensur zu demonstrieren, nahm er gelassen hin. Das sei ja fast wie zu Hause im ungarischen Parlament. Doch nachdem er sich eine Vielzahl von zum Teil leidenschaftlich vorgetragenen Appellen und Anwürfen angehört hatte, wurde es dem ungarischen Regierungschef dann doch zu viel. Er werde nicht zulassen, dass das ungarische Volk beleidigt werde. Ungarn sei nicht auf dem Weg in die Diktatur. Das Gesetz könne und dürfe jedoch kritisiert werden. Tatsächlich hatte sich in der gut zweieinhalbstündigen Debatte kaum ein Abgeordneter für das Programm interessiert, das Orban in den 6 Monaten seines EU-Vorsitzes verwirklichen will. Stattdessen rieben sich die Parlamentarier an dem Mediengesetz, das seit Anfang des Jahres gilt. Darin wird eine ausgewogene Berichterstattung seitens der Medien gefordert. Darüber wacht ein von der Regierung besetzter Medienrat. Bei Verstößen drohen hohe Strafen. Für Martin Schulz, den Fraktionschef der Sozialdemokraten, ist das verkehrte Welt. In der Demokratie, Herr Ministerpräsident, kontrollieren die Medien die Macht. Was dieses Gesetz mit sich bringt, ist, dass die Macht die Medien kontrolliert. Und das geht in der Demokratie auch nicht. Und deshalb sind die Europäerinnen und Europäer, sind wir so besorgt über dieses Gesetz. Schulz forderte Orban auf: Ziehen Sie das Gesetz zurück, bringen Sie ein besseres, ein neues ein. Ein ausgewogenes Mediengesetz in Ungarn. Daniel Cohn-Bendit, Fraktionschef der Grünen, redete sich gewohnt in Rage. Orban sei auf dem Weg, ein Nationalpopulist zu werden. L'information équilibrée. Ausgewogene Informationen gibt es nicht. Glauben Sie, dass Herr Nixon die Information von Watergate für ausgewogen hielt? Offensichtlich nicht. Demokratie sei noch nie an einem zu viel an Informationen gescheitert, so der Chef der Grünen weiter. Die Fraktion der Liberalen forderte ein Aussetzen des Gesetzes, bis die EU-Kommission geprüft habe, ob es gegen europäisches Recht verstoße. Werner Langen von der CDU hingegen hielt die ganze Debatte für inszeniert. Die Kampagne, die hier im Parlament und nicht von Ihnen, von den Wahlverlierern in Ungarn aus dem Jahre 2010 angezettelt wurde im Zusammenhang mit dem neuen Mediengesetz, ist heuchlerisch und unerträglich. Denn die Mediengesetze von Ungarn, die Prüfung ergibt, sind vergleichbar mit vielen anderen. Das allerdings ließ Alexander Graf Lambsdorff von der FDP nicht gelten. Das ist keine Kampagne. Es ist eine europäische Frage, wenn in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Grundfreiheiten berührt werden, in Frage gestellt werden. Noch in dieser Woche will die EU-Kommission nach Budapest schreiben und ihre Bedenken darlegen. Regierungschef Orban bestätigte, er werde das Gesetz ändern, sollte es etwas zu beanstanden geben. Er warnte die EU-Politiker jedoch davor, ungarische Innenpolitik und den ungarischen EU-Vorsitz zu vermengen. Sollte das geschehen, sei er bereit zu kämpfen und dann werde nicht Ungarn Schaden nehmen, sondern die EU. Orban kündigte ansonsten an, die Wirtschaftspolitik zum zentralen Thema seines EU-Vorsitzes zu machen. Außerdem will er eine Strategie für den Umgang mit den Roma in Europa vorlegen. Haben Sie schon etwas von Chimki gehört? Chimki ist eine Vorstadt von Moskau und bekannt für ihren jahrhundertealten Eichenwald. Nun wollen russische Behörden durch diesen Wald eine Autobahn bauen. die Moskau mit St. Petersburg verbinden soll. An und für sich nichts Ungewöhnliches. Doch die Bewohner von Chimki lassen es sich nicht gefallen, dass man ihren Wald, ein wichtiges Naherholungsgebiet auch für Moskau, einfach so zerstört. Sie haben sich vor 4 Jahren in einer Bürgerinitiative vereinigt, die inzwischen durch ihre Protestaktionen in ganz Russland bekannt geworden ist. Elfi Siegel über den verzweifelten Kampf russischer Umweltschützer und die zwielichtigen Methoden der Moskauer Behörden, um die Menschen einzuschüchtern. Jewgenia Tschirikowa ist 33 Jahre alt und Mutter von 2 kleinen Töchtern. Sie lebt mit ihrer Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem grauen Mietshaus in Chimki. Ihr Büro besteht aus einem Laptop im Wohnschlafzimmer und einem modernen, multifunktionalen Handy. Ich habe ein iPhone, arbeite im Internet, verschicke und erhalte Informationen. Mein Handy funktioniert immer. Die neue Technik ist eine Riesenhilfe für unsere Bewegung. Das muss man nutzen. Die zierliche junge Frau mit der Kurzhaarfrisur und einer Vorliebe für Rüschenblusen hat schnell begriffen, dass man eine breite Öffentlichkeit mobilisieren muss, um die Zerstörung des Waldes und den Bau der Autobahn aufzuhalten. Deshalb hat sie die Bürgerinitiative zum Schutz des Chimki-Waldes gegründet. Unterstützt wurde sie dabei vom Journalisten Michael Beketow. Er berichtete in der Zeitung Chimki Pravda über das Autobahnprojekt und die Interessen korrupter Beamter und kremlnaher Geschäftsleute an der Verwirklichung dieses umweltschädlichen Vorhabens. Dafür musste der Journalist teuer bezahlen. Vor 2 Jahren schlugen ihn unbekannte Männer brutal zusammen. Er hat überlebt und ist seither ein Invalide. Als wir mit unserem Kampf begannen, wussten wir nicht, welche Ausmaße das Problem erreichen würde. Wir wussten nicht, dass der Transportminister das Projekt fördert und die Brüder Reutenberg, persönliche Freunde von Putin, dort engagiert sind. Dass es also um kommerzielle Interessen auf der höchsten Ebene unserer Machthaber geht. Zum 2. Jahrestag des Überfalls auf den Journalisten Beketow hat die Umweltschützerin im vergangenen November eine Kundgebung im Moskauer Zentrum organisiert. Es war kalt und regnerisch, dennoch kamen viele. Beketow ist nicht der einzige Mitstreiter der Umweltschützerin, der zusammengeschlagen wurde. Der Lokalpolitiker Konstantin Fetistow liegt seit Wochen schwer verletzt im Krankenhaus. Und der Journalist Oleg Kaschin, der sich in einer angesehenen Moskauer Wirtschaftszeitung für den Chimki-Wald einsetzte, hat mit knapper Not einen Überfall überlebt. Jewgenia Tschirikowa weiß, dass ihr Engagement auch für sie und ihre Familie ein großes Risiko bedeutet. Man versucht gerade, meinen Mann hinter Gitter zu bringen. Angeblich finanziert die Ingenieursfirma, die wir seit 16 Jahren haben und die sich mit eindeutig ingenieurtechnischen Aufgaben befasst, Extremisten. Die Umweltschützerin ist stolz darauf, dass sie so prominente Künstler wie Juri Schewtschuk bewegen konnte, ihren Kampf zu unterstützen. Der legendäre Petersburger Rockmusiker trat Ende August bei einer Kundgebung von mehreren tausend Menschen für den Chimki-Wald unweit des Kremls auf. Was ist der Chimki-Wald? Für mich ist er eine Metapher. Er wächst in jedem von uns und er umgibt jeden von uns. Chimki, dieser Begriff steht heute für den Kampf des einfachen Bürgers gegen die Bürokratie. Wenige Tage später verkündete Präsident Medvedev in seinem Videoblog, dass er den umstrittenen Autobahnbau stoppt und die Regierung mit einer erneuten Prüfung des Projekts beauftragt. Doch im Dezember gab die russische Regierung grünes Licht für den Autobahnbau. Jewgenia Tschirikowa hofft, dass der Baubeschluss noch nicht das letzte Wort ist. Für sehr viele Menschen ist der Chimki-Wald nicht mehr nur ein ökologischer Begriff, sondern ein gewisses Symbol dafür, dass gewöhnliche kleine Leute beschlossen haben, ihr kleines Recht zu verteidigen, dass ihre Lebensqualität nicht zerstört wird durch die Entscheidung von irgendwelchen großen Leuten. Das ist ein wichtiger Augenblick, denn jetzt sehen wir alle, ob ein normaler Mensch in unserem Land seine Rechte verteidigen darf oder nicht. Jewgenia Tschirikowa will weiterkämpfen, auch wenn es immer schwieriger wird. Bewundernswert und dennoch irgendwie traurig. Jahrzehntelang haben Frankreich, aber auch die EU insgesamt, die verschiedensten Regierungen im Maghreb, wenn nicht direkt gestützt, so doch wenigstens politisch in Ruhe gelassen. Und zwar gleichgültig, wie diktatorisch die Regime auch sein mochten. Das Argument war immer, schließlich halten uns die Despoten im Maghreb Islamisten vom Hals. Ganz so, als ob vermeintliche Stabilität in der Region wichtiger wäre als die von der EU so hochgehaltenen Menschenrechte. Das galt auch für Tunesien und seinen mittlerweile geschassten Präsidenten Ben Ali. Martin Durm über das ambivalente Verhältnis der EU zu Tunesien. Lage in Tunesien stand diese Woche auf der Tagesordnung des EU-Parlaments. Debatte ohne Entschließung. Die Debatte war auf den Montagabend gelegt, als ohnehin kaum einer da war im Straßburger Parlament. Und das allein ist schon bezeichnend. Die Europäische Union und ihre Vertreter tun sich offenbar schwer, für den epochalen Umsturz in unmittelbarer Nachbarschaft die passenden Worte zu finden. Ja, es ist natürlich schwierig hier zu sagen, dass wir das beeinflussen können, denn dieses ist ja die Implosion eines Regimes durch die Bevölkerung selbst. Elmar Brok, christdemokratischer Europaabgeordneter, einer der führenden Außenpolitiker in der EU. Er lässt sich nicht gern daran erinnern, dass die Europäische Union in den vergangenen Jahren nicht die tunesische Opposition unterstützte, sondern das konsequente Gegenteil tat. Sie subventionierte einen Machthaber, der seine politischen Gegner einkerkerte, die Bevölkerung ausraubte und unterdrückte. Ja, aber wir haben auch kooperiert mit der Sowjetunion, wir haben Kontakte zur alten DDR-Regierung gehabt. Wir müssen sehen, immer ist der Punkt da, dass man mit einer Regierung zusammenarbeitet. Und dabei muss immer gleichzeitig auch die Bereitschaft sein, demokratische Entwicklung zu fördern, damit es zu einem Regimewechsel kommt. Die Europäische Union hätte eigentlich viele Instrumente zur Verfügung gehabt, um politischen Druck auszuüben auf Tunesiens gestürzten Diktator. Immerhin waren die Europäer die wichtigsten Handelspartner Ben Alis, hatten 1995 ein Assoziationsabkommen mit ihm geschlossen, 2008 eine Freihandelszone gegründet, feierten ihn sogar auf Gipfeltreffen als Garant der Stabilität. Die europäischen Regierungen honorierten Ben Ali dafür, dass er selbst moderate Islamisten mit Härte bekämpfte und afrikanischen Flüchtlingen den Weg nach Europa blockierte. Frankreich vor allem pflegte engste Kontakte mit dem tunesischen Machthaber. Ils n'ont pas soutenu les dictateurs, ils ont travaillé avec les pays. Das sei aber keineswegs eine Unterstützung des Diktators gewesen, sagt der konservative Europaabgeordnete Dominique Baudy. Wir und die Europäer haben nicht mit Personen, sondern mit dem Staat zusammengearbeitet. Monsieur Baudy ist nebenbei bemerkt auch Direktor des einflussreichen Institut du Monde Arabe in Paris, des Instituts der arabischen Welt, und berät Präsident Sarkozy. Ich glaube, sagt er zutiefst an das Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Dass Frankreichs Außenministerin Michelle Alliomari in den Tagen des tunesischen Aufstands dem Regime polizeiliche Unterstützung anbot, war für den Europaabgeordneten Baudy natürlich keine Einmischung in innere Angelegenheiten gewesen. Er indiquait que la police pourrait expliquer. Sie habe doch nur angeboten, den tunesischen Sicherheitskräften beizubringen, wie man mit Demonstranten umgeht, ohne sie gleich zu erschießen, sagt der EU-Politiker. Comment on peut se comporter face à une manifestation sans ouvrir le feu? In der arabischen Welt, wo sich Millionen Menschen endlich wieder getrauen, an das Ende jahrzehntelanger Despotien zu glauben, wird man sich dieses europäische Angebot sicher merken. Lage in Tunesien. Debatte ohne Entschließung im Europäischen Parlament. Es klappt nicht immer, aber manchmal ist die Schweizer Regierung flink. Kaum wurden Stimmen laut, dass die Konten von Ben Ali und Co. gesperrt werden müssten, schon kam die positive Antwort aus Bern. Klingt gut. Und dennoch, ganz so einfach ist die Sache nicht. Pascal Lechler über eine Absichtserklärung und deren Umsetzung in der Praxis. Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, hat rasch gehandelt. In seiner wöchentlichen Sitzung hat das siebenköpfige Gremium die Sperrung der Ben-Ali-Gelder in der Schweiz beschlossen. Die Regierung wolle so jegliches Risiko einer Veruntreuung von staatlichem tunesischen Eigentum vermeiden. Jetzt müssten allerdings die tunesischen Behörden tätig werden und ein Rechtshilfegesuch an die Schweiz richten, so eine Mitteilung des Bundesrats. Die Blockade der Gelder gilt für 3 Jahre, wie die Schweizer Außenministerin Micheline Calmy-Rey vor der Presse in Bern erklärte. Jetzt beginnt in der Schweiz die Suche nach den Benalli-Geldern. Laut Experten kennen die Banken normalerweise ihre Kunden. Selbst bei Nummernkonten wisse ein bestimmter Kreis in der Bank, wer hinter dem Konto stecke. Bei einem Strafverfahren, das von Tunesien aus angestoßen werden könnte, müsste die Identität preisgegeben werden. Dass Benalli und sein Clan Geld in der Schweiz hat, davon gehen Bankexperten in der Schweiz fest aus. Allerdings zweifeln sie, dass Benalli in irgendeiner Form als Kontoinhaber namentlich bei einer Schweizer Bank auftaucht. Falsche Angaben und Strohmann-Konstruktionen seien im Falle Benallis eher wahrscheinlich. Deshalb sei die Schweiz bei der Suche nach den Benalli-Geldern auf Hinweise aus Tunesien angewiesen. In der Vergangenheit hat die Schweiz schon mal 1,8 Milliarden Franken an die Philippinen, an Nigeria und an Peru zurückgegeben. Neben den Geldern Benallis hat der Bundesrat auch beschlossen, die Gelder des Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, zu sperren. Am 1. Februar tritt in der Schweiz ein neues Gesetz in Kraft, das die Rückgabe sogenannter Despotengelder erleichtern soll. Der 1995 unterzeichnete Friedensvertrag von Dayton hätte Bosnien-Herzegowina eigentlich Frieden bringen müssen. Hat er auch. Allerdings nur im Sinne von Abwesenheit des Krieges. Denn ein friedliches Miteinander, so wie wir uns das vorstellen, gibt es in dem Land immer noch nicht. Das zeigt sich ausgerechnet dort am eindringlichsten, wo Titos neues Jugoslawien die Zukunft verwirklichen wollte. In der 30.000 Einwohner großen Stadt Novi Travnik, 100 Kilometer nördlich von Sarajevo gelegen. Georg Bayerle über Träume in einer bitteren Realität. Xenia, eine junge Mutter aus kroatischer Familie, lebte in Novi Travnik mitten in den grünen Hügeln des Dinarischen Gebirges, einst einen real existierenden Traum. Es war eine wirklich spezielle Stadt. 1949 wurde sie in ein leeres Tal gebaut. Leute aus ganz Ex-Jugoslawien kamen hierher. Sie bereicherten die Stadt, denn sie stammten aus den verschiedensten Kulturkreisen. Es war die hübscheste Stadt Jugoslawiens, voller Parks und Bäume. Daher lieben wir Novi Travnik so sehr. That's why maybe we like so much our Novi Travnik. Novi Travnik. Ein Schwarz-Weiß-Film aus der Gründungszeit zeigt, wie Titos Jugoslawien mit euphorischer Propaganda hier das Zukunftsmodell des neuen Staates feierte. Vom Reißbrett aus war in einem abgelegenen Bergtal des Dinarischen Gebirges ein Modellort entstanden. So sollte der ganze Staat werden, wie diese Kleinstadt. Modern, gerecht, fortschrittlich. Eine weitläufige parkartige Architektur mit den ersten Hochhäusern, Kiosken und einem Kinosaal, Schulen und dem gemeinsamen Arbeitgeber, Bratstvo, der als Traktorenwerk getarnte, größte Rüstungsbetrieb Ex-Jugoslawiens. Tausende von Arbeitern kamen mit ihren Familien aus allen Teilen des Landes. Sie verkörperten die Stadt der Jugend, wie die aus dem Boden der bewaldeten Hügel gestampfte Utopie genannt wurde. Ibrisim, Bosnier und damals Schweißer in der Fabrik, erinnert sich. Wir waren multinationale Gesellschaft in dieser Stadt. Jede, nicht nur Serbe, Kroate und Bosnier, sondern noch alle anderen, Deutsche auch, war bei uns, oder? Das Modell funktionierte bis 1989, als nach der Auflösung des Ostblocks die Rüstungsexporte schrumpften. Und dann kam der Krieg. Ibrisim und Xenia leben heute im Ausland und mit ihnen eine ganze Generation, die 1992 aus Novi Travnik geflohen ist. Der einstige Modellort schaut runtergekommen aus. Also da bin ich ja so total resigniert jetzt. Ich meine, ich denke, es geht nicht besser. Es gibt auch anderes. Hauptsache ist jetzt, man hat ein Dach über dem Kopf und so weiter, was zum Essen. Also so geht es den Leuten hier. Es gibt dann ganz viele, denen es schlecht geht. Anita, eine 44-jährige Münchnerin, kehrt zurück in ihr Elternhaus. Unter der grauen Patina der Fassade erkennt man noch den architektonischen Schick der 50er Jahre. Die Wohnung liegt im ersten Stock. Hier war mein Kinderzimmer, oder nicht mein Kinderzimmer, sondern unser Kinderzimmer. Wir waren zu dritt. Ja, die Frontlinie war jetzt, also hier gibt es so einen Bach. Wenn du jetzt rausschaust, du siehst diese kleine Brücke. Vor dem Fenster verläuft der Stadtbach, dahinter liegt ein buschiger Berghang. Die idyllische Szenerie vor dem Kinderzimmer wurde seit dem Herbst 1992 zur Demarkationslinie zwischen dem muslimischen Stadtteil der Bosnier und dem Christlichen der Kroaten. Mitten durch den Ort, mitten durch die Gesellschaft verlief plötzlich die Front. Von Haus zu Haus wurde geschossen. Wie viele hier getötet wurden, wurde nie gezählt. In der Region um Novi Travnik starben bis 1995 mehrere tausend Menschen. Jeder hat hier Opfer zu beklagen. Zdenko, der Onkel Anitas, war damals Offizier auf der kroatischen Seite. Heute lebt er mit 20 Euro kriegsversehrten Rente als Kleinbauer am Ort. Die Verhältnisse sind gestört, aber die Menschen begreifen langsam, dass die Politik daran schuld war. Sie waren die Schlimmsten, Politiker und die anderen Profiteure des Krieges. Aber jeder, der nicht so radikal war, weiß, dass es weitergehen muss. Nur jeder passt auf, dass ihm keiner von der anderen Seite in die Familie kommt. Die unsichtbare Trennlinie verläuft heute noch mitten durch Novi Travnik. Entlang der Einschusslöcher in den Fassaden kann man ihr von Haus zu Haus folgen. Noch tiefer als die Spuren der Granateinschläge und Kugeln aber liegt die Wunde in der Gesellschaft. We don't have a wall like in Berlin, but the wall is still high in the heads of some people. Es gibt hier keine Mauer wie in Berlin, aber die Mauer ist noch immer in den Köpfen mancher Leute. Die Stadt ist praktisch in zwei Teile geteilt, einen muslimischen und einen kroatischen. Sie reden nicht viel miteinander und alles ist geteilt, sogar der Wanderverein. Der innere Friede dieser ehemals multikulturellen Stadt beruht heute auf einem unausgesprochenen Schweigegelübde. Josip, ein Handwerker, der heute in der Schweiz lebt. Meine Generation ist kaputt. Viele Freunde weg, viele Freunde gestorben, viele Familie weg und viel neuer Beginn im Leben. Das ist schwer, sehr schwer. 15 Jahre später erscheint der Ort mit seinen 25.000 Einwohnern immer noch wie im Schock erstarrt. Die Stadt der Jugend ist auch zu einer Stadt der Alten geworden, denn die um 1990 Jungen leben fast alle im Ausland. Bratstwo, der Konzern, der in Blütezeiten 9000 Menschen beschäftigt hat, liegt in Trümmern seit den Bombenangriffen 1993. Nur ein kleiner 120-Mitarbeiter-Betrieb ist wieder aufgebaut. Die Arbeitslosigkeit liegt bei geschätzten 50%. Und Touristen verirren sich kaum einmal in diese Bilderbuchlandschaft des Dinarischen Gebirges. Ausgerechnet der Ort, der knapp 4 Jahrzehnte lang als Modell der multikulturellen Welt von morgen funktionierte, ist heute nur ein trauriges Relikt zerstörter Illusionen. Der Neuaufbau ist eine Utopie, die noch größer erscheint als Titos Traum von einst. Georg Bayerle über zerstörte Utopien eines multikulturellen Miteinanders im bosnischen Novi Travnik. So viel im Europareport heute.